An der Mintelstraße, Brick Lane und Pepper Street. It's not the style. Keep your boy bands and pop stars. Cause silly boys don't smile. Silly boys don't smile. Silly boys don't smile. Silly boys don't smile. Du denkst, dass du tanzt. Du überlegst, wie du dich